Es liebe Gott allein in ihren Zeit und Ewigkeit. Mein Heiland, das gebühret dir, dein ist die Herrlichkeit. Das falsche Leben, das ich merk, gar nicht in mich gehört, weil's wieder Gott und Gottes Werk den Geist nur quält und stört. Das Beste, was von mir geschieht, ist Selbstgesuch und Schein. Nur wenn mich Jesu Liebe zieht, kann mein Werk wohl gedeihen. Vernichte, Herr, die Eigenheit, zerstör das meine Gar. Dein Leben der Gottseligkeit wird in mir offenbar. Dein liebster Jesus bin ich nun, dein Wirken nur ist rein. Sei du mein Wollen, du mein Tun, mein Leben ganz allein. So nenn ich dich im Glauben mein und lebe frei und froh. Du sollst fortan mein Alles sein, mein Ehre.